bleiben. Und ich sehe hinter Bergen nach, was die Leute so treiben. Ich mal die Wände um mich blut, Zinnober rot und giftig grün. Schlag hinter mir die Türen zu und geh zum Bahnsteig 7. Im Zug hab ich nen Fensterplatz und Galle im Gesicht. Der Zug hält unter einem Ast, bei Strelitz ist es nicht. An einem Tag wie diesem kann ich nicht länger bleiben. Und ich sehe hinter Bergen nach, was die Leute so treiben. Der Ast fährt weiter mit nem Pfiff, auf und nieder geht der Trab. Auf offener Strecke steht ein Riff, es ist die Gegenwart. Jetzt brauch ich für mein Gleichgewicht die Wiese am grünen Donnerstag. Mit Tabak drauf und Lippenstift, weil ich so ein Jeeper hab. An einem Tag wie diesem kann ich nicht länger bleiben. Und ich sehe hinter Bergen nach, was die Leute, was die Leute so treiben. Was die Leute so treiben. Yeah, yeah, yeah, was die Leute so treiben. Ah, was die Leute so treiben.